Wie berichtet, wurden jüngst die extremen Terroristen verhaftet, die die CIA und der Nationale Nachrichtendienst Südkoreas für den Staatsterror gegen das Führungsgremium der DFLK mittels der biochemischen Stoffe eingeschleust hatten. In Zusammenhang damit veranstaltete das Außenministerium der DFLK am 11. Mai im Kulturpalast des Volkes in Pyongyang ein Briefing für die ausländischen Diplomaten und die Vertreter der internationalen Organisationen in der DFLK. Dabei entlarvte der Vizeaußenminister Han Song-jol anhand der Materialien, dass die Mörder des Nationalen Nachrichtendienstes Südkoreas im Komplott mit der CIA einen extremen Terroranschlag auf das Führungsgremium der DFLK streng geheim geplant hatten und erklärte den prinzipienfesten Standpunkt der Regierung der DFLK, die Terrorfanatiker bis auf den letzten Mann auswendig zu machen und diese unbarmherzig zu vernichten. Er fuhr fort: Es ist klar und eindeutig, dass man weitere extreme Verbrechen gegen das Führungsgremium der DFLK versuchen würde, solange die USA und das südkoreanische Regime eine feindselige Politik gegen die DFLK betreiben. Angesichts dieses Umstandes wird die DFLK sofort einen intensiven Antiterrorangriff serienweise unternehmen, um die Zitadellen der Ränke und Intrigen und die Herde des Bösen in der Welt wie die CIA und den Nationalen Nachrichtendienst Südkoreas mit der Wurzel auszurotten. Solange die Mörderbanden wie die CIA und der Nationale Nachrichtendienst Südkoreas gemeinsame Feinde und grausame Zerstörer des Planeten existieren, die die Menschheit betrügen, bleibt eine Welt ohne Angst vor Terror bloß ein Traum. So appellierte der Vizeaußenminister der DFLK an die gutmütigen und friedliebenden Völker der Welt dazu, durch einen gemeinsamen Kampf den allerlei unmenschlichen Intrigen, Gewalt und Übeltaten, die den Wunsch nach Frieden und Stabilität brutal mit Füßen treten, ein für allemal ein Ende zu setzen. Die ausländischen Diplomaten und die Vertreter der internationalen Organisationen in der DFLK äußerten ihre großen Besorgnisse um das böse Terrorvorhaben der USA und Südkoreas und äußerten ihr Verständnis für den prinzipienfesten Standpunkt der DFLK.